Abschnitt 48 von Interessante Kriminalprozesse Teil 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Ein Dompropst vor Gericht. Erfahrenen Kriminalisten ist es hinlänglich bekannt, dass Sittlichkeitsvergehen ausnahmslos von allen Gesellschaftsklassen begangen werden. Es berührt selbstverständlich ungemein peinlich, wenn Geistliche oder Lehrer vor den Schranken der Justitia erscheinen müssen, um sich wegen Vornahme unzüchtiger Handlungen mit Schülern oder Schülerinnen zu verantworten. Gelegenheit macht aber nicht nur Diebe, es verleitet auch wohl gewissermaßen zu sittlichen Verfehlungen. Ich bin weit entfernt, unsittliche Handlungen irgendwie entschuldigen zu wollen. Im Gegenteil. Ich bin der Ansicht, dass eine strenge Ahndung notwendig ist, wenn ein Gebildeter oder gar erst ein Geistlicher oder Lehrer sich an Kindern vergeht. Allein vom menschlichen Standpunkt wird man Geistlichen und Lehrern mildernde Umstände nicht ganz versagen können, wenn man die günstige Gelegenheit in Erwägung zieht. Tu comprendre, c'est tu pardonner. Alles verstehen heißt alles verzeihen. Dieser Grundsatz sollte insbesondere bei sittlichen Verfehlungen nicht außer Acht gelassen werden. Es wäre vollständig falsch, wenn man behaupten wollte, der Stand der Geistlichen und Lehrer neige besonders zu sittlichen Verfehlungen. Ebenso wie es verfehlt wäre, eine politische Partei für die Straftat eines oder einiger ihrer Zugehörigen verantwortlich zu machen, so ist es im höchsten Grade verwerflich, einer Glaubensgemeinschaft die Straftaten eines ihrer Zugehörigen irgendwie zur Last zu legen. Ich habe es auch missbilligt, dass, als im Jahre 1847 der katholische Böttchergeselle Kullmann in Kissingen auf den deutschen Reichskanzler Fürsten von Bismarck schoss, der Versuch unternommen wurde, diese ruchlose Tat den Katholiken bzw. der deutschen Zentrumspartei an die Rockschöße zu hängen. Aber ebenso zu missbilligen war es, dass man die Sozialdemokraten für die Verbrechen der Attentäter Hobel und Nobiling, die bekanntlich im Sommer 1878 auf den damals 81-jährigen Kaiser Wilhelm I. geschossen haben, verantwortlich machte. Das war umso verwerflicher, da beide Attentäter mit der Sozialdemokratie keinerlei Beziehungen hatten. Nicht minder verwerflich war es, dass gewisse Elemente in Russland für die Ermordung des russischen Präsidenten Stolypin im Theater zu Kiew durch den Polizeispitzel Bagarow die Juden verantwortlich machen wollten, weil der Mörder zufällig jüdischer Abstammung war. Ohne das energische Auftreten des russischen Kaisers wäre aus Anlass dieses Mordes ein Judenmassaker in Kiew und anderen russischen Städten wohl unausbleiblich gewesen. Es ist ein hässliches Zeichen der Zeit, dass Selbstgebildete die Entartungen gen Einzelner wohl nicht deren Familien entgelten lassen, aber geneigt sind, politische Parteien und religiöse Gemeinschaften für Verbrechen Einzelner verantwortlich zu machen. Selbstverständlich berührte es ungemein peinlich, als ich Anfang 1905 vor der zweiten Strafkammer des Großherzoglichen Landgerichts zu Mainz der Wormser Dompropst Malzi wegen Sittlichkeitsverbrechens vorsätzlicher Körperverletzung in idealer Konkurrenz mit Nötigung aufgrund der Paragraphen 174 Absatz 1, 176 Absatz 3, 240 und 223 des Strafgesetzbuches verantworten musste. Den Vorsitz des Gerichtshofes führte Landgerichtsdirektor Zimmermann. Die Großherzogliche Staatsanwaltschaft vertrat Oberstaatsanwalt Dr. Schmidt. Die Verteidigung hatte der Reichstagsabgeordnete Justizrat Dr. Schmidt Mainz übernommen. Der Angeklagte, Dompropst Malzi, 1865 zu Darmstadt geboren, war eine stattliche, sympathische Erscheinung. Sein Äußeres und seine Haltung ließen auf den ersten Blick den hohen katholischen Würdenträger erkennen. Nach Verlesung des Anklagebeschlusses stellte der Vorsitzende an den Oberstaatsanwalt die Frage, ob er einen Antrag auf Ausschluss der Öffentlichkeit zu stellen habe. Oberstaatsanwalt: Ich habe keinen Anlass, einen solchen Antrag zu stellen. Es werden in der Verhandlung kaum Dinge zur Sprache kommen, die eine Gefährdung der öffentlichen Sittlichkeit besorgen lassen. Verteidigung J.R. Dr. Schmidt: Ich bin vollständig der Ansicht des Herrn Oberstaatsanwalts. Ich bin aber auch deshalb gegen den Ausschluss der Öffentlichkeit, da alsdann in der Öffentlichkeit die Ansicht Platz greifen konnte, der Herr Angeklagte habe Dinge begangen, die das Tageslicht zu scheuen haben. Die Verhandlung könnte jedoch ergeben, dass dies durchaus nicht der Fall sei. Angeklagter: Ich bitte ebenfalls den Hohen Gerichtshof, die Öffentlichkeit nicht auszuschließen. Anderenfalls wird in der Außenwelt die Meinung entstehen, ich hätte Dinge begangen, die nicht öffentlich verhandelt werden dürfen. Nach längerer Beratung des Gerichtshofes verkündete der Vorsitzende: Der Gerichtshof hat beschlossen, die Öffentlichkeit auszuschließen, da hier doch Dinge erörtert werden müssen, wodurch eine Gefährdung der öffentlichen Sittlichkeit zu besorgen ist. Der Zuhörerraum ist zu räumen. Auf Antrag eines Wormser Zeitungsberichterstatters beschloss der Gerichtshof, den Vertretern der Presse den Zutritt zu gestatten. Es wurde hierauf der Angeklagte vernommen. Er erklärte auf Befragung des Vorsitzenden, er sei vollständig unschuldig. Es sei seine Pflicht als Seelsorger und Religionslehrer darüber zu wachen, dass seine Schüler und Schülerinnen nicht unsittliche Dinge begehen. Es sei ihm aber von glaubwürdiger Seite mitgeteilt worden, dass zwei seiner Schülerinnen mit einem seiner Religionsschüler, einem 14-jährigen Knaben, Unzucht treiben. Er habe deshalb die Mädchen in energischer Weise zur Rede gestellt. Da sie beharrlich leugneten, habe er den Knaben zu sich in die Kirche bestellt. Dieser habe ebenfalls geleugnet. Nachdem er ihm aber ein paar Ohrfeigen gegeben, habe er alles zugestanden. Er habe alsdann den Knaben genötigt, seine Aussage nach Diktat niederzuschreiben, um dadurch die Mädchen zu einem Geständnis zu bewegen. Letztere haben schließlich nach längerem Weigern das Diktat durch Unterschrift bestätigt. Nach geschehener Unterschrift habe Katharina Zimmermann gesagt: Wir haben wohl unterschrieben, es ist aber alles erlogen. Daraufhin habe er dem Mädchen ein paar Ohrfeigen gegeben. Die Grenzen des ihm zuständigen Züchtigungsrechts habe er aber nicht überschritten. Es wurde darauf der 15-jährige Handlungslehrling Fritz Werner als Zeuge aufgerufen. Er bestritt, mit den beiden Mädchen Ungehörigkeiten begangen zu haben. Da er, vom Propst zur Rede gestellt, dies bestritten, habe ihn der Propst geohrfeigt und ihn genötigt, ein Schriftstück zu unterschreiben. Er wisse aber nicht, was er unterschrieben habe. Arbeiter Werner, Vater des Franz Werner, bekundete als Zeuge: Sein Sohn sei ein sehr braver Junge. Er glaube nicht, dass er in unzüchtiger Weise mit Mädchen verkehrt habe. Der Knabe erzählte, er sei infolge der Schläge so eingeschüchtert gewesen, dass er zu allem Ja gesagt habe. Er habe etwas unterschreiben müssen, er wisse aber nicht, was er unterschrieben habe. Als der Knabe nach Hause kam, befand er sich infolge der vielen und heftigen Schläge in einem Zustande, dass er nicht wusste, was er tat. Vorsitzender: Sie haben gegen den Propst Strafantrag gestellt? Zeuge: Jawohl. Vorsitzender: Sie haben aber trotzdem Ihren Sohn immer noch angehalten, beim Herrn Probst die Messe zu besuchen? Zeuge: Jawohl. Vorsitzender: Ihr Sohn soll von seinem Prinzipal entlassen worden sein, weil sich Unregelmäßigkeiten ergeben hatten? Zeuge: Das ist unwahr. Verteidiger: Ist es wahr, dass Sie zu dem Herrn Probst gesagt haben, Sie werden Ihren Sohn auch noch züchtigen? Zeuge: Das ist richtig. Ich glaubte eben, mein Sohn habe sich vergangen. Vorsitzender: Als Ihr Sohn von dem Herrn Probst gezüchtigt wurde, hatten Sie da schon gehört, dass der Herr Probst mit den Mädchen Unsittlichkeiten begangen habe? Zeuge: Nein, das habe ich erst später gehört. Frau Werner, Gattin des Vorzeugen, bekundete: Eines Tages kam ihr Sohn Franz heftig weinend nach Hause und klagte, der Propst habe ihn furchtbar geschlagen, weil er mit Mädchen unanständige Dinge begangen habe, das sei aber nicht wahr. Der Propst habe dem Knaben einen Zettel mitgegeben: Ihr Sohn hat unanständigen Verkehr mit Mädchen unterhalten. Ich bitte aber, ihn nicht übermäßig zu bestrafen. Vorsitzender: Trauen Sie Ihrem Sohn das Treiben solcher Dinge zu? Zeugin: Es ist mein Kind, ich kann versichern, ich traue es dem Jungen nicht zu. Vorsitzender: Ist es ein ordentlicher, wahrheitsliebender Knabe? Zeugin: Ja, durchaus. Ich habe den Knaben befragt, wessen ihn der Propst eigentlich beschuldigte. Der Knabe hat sich geniert, mir dies zu erzählen. Auf Befragen des Oberstaatsanwalts bekundete die Zeugin, ihr Sohn habe einmal ein Gedicht mitgebracht, das er von anderen Kindern erhalten habe. Es war ein Gedicht über den Probst. Handlungslehrling Karl Feucht. Franz Werner habe ihm erzählt, der Probst habe ihn heftig geschlagen und ihn bezichtigt, mit Mädchen unanständigen Verkehr unterhalten zu haben. Er glaube nicht, dass Franz Werner so etwas getan habe. Handlungslehrling Alexander Hohmann. Der Probst habe ihn gefragt, ob ihm bekannt sei, dass Franz Werner mit Mädchen unzüchtigen Verkehr unterhalten habe. Es sei ihm aber nicht das Geringste bekannt gewesen. Auf Befragen des Verteidigers äußerte der Zeuge, als er Werner sagte, er sei zum Probst bestellt worden, versetzte Werner, er sei auch bestellt worden. Werner sagte, du brauchst beim Probst nicht alles zu sagen. Vorsitzender. Wussten Sie, dass Werner bekannt war, weshalb Sie zum Probst bestellt waren? Zeuge. Er sagte, ich weiß, weshalb ich bestellt bin. Vorsitzender. Hatten Sie die Empfindung, dass Werner auch wusste, weshalb Sie bestellt seien? Zeuge. Jawohl. Oberstaatsanwalt. Angeklagter, wie kamen Sie dazu, auf der Grundlage von Hohmann und Zindel, die beide nichts wissen, dem Franz Werner und den Mädchen auf den Kopf zuzusagen, sie hätten sich geküsst und unsittlich verkehrt? Angeklagter. Die Knaben sagten, sie haben etwas gehört. Oberstaatsanwalt. Weshalb bestellten Sie Zindel zweimal zu sich? Angeklagter. Ich wollte doch etwas herausbekommen. Handlungslehrling Friedrich Zindel. Der Domprobst habe ihn auch in eingehender Weise über den Verkehr des Werner mit den Mädchen befragt, er habe aber nicht das Mindeste davon gewusst. Auf Befragen des Oberstaatsanwalts bemerkte der Zeuge, der Domprobst sagte, er habe die Mädchen schon vernommen, diese haben ein Geständnis abgelegt, er solle nur auch sagen, was er wisse. Oberstaatsanwalt, haben Sie dem Probst nicht gesagt, Sie hätten gehört, Franz Werner laufe den Mädchen nach? Zeuge, nach längerem Zögern, ja. Vorsitzender, hattest du sonst etwas von Franz Werner gehört? Zeuge, nein. Vorsitzender, hat dich der Probst aber nach Schweinereien gefragt, die Werner begangen haben sollte? Zeuge, jawohl. Auf Befragen des Oberstaatsanwalts bekundete Zeuge Hohmann. Der Domprobst habe gesagt, die Sache ist fertig, die Mädchen haben schon gestanden. Sage also alles, was du weißt. Er habe aber nichts gewusst. Zindel gab auf Befragen zu, Werner habe einem Mädchen für 2 Mark ein Christkindchen gekauft. Werner habe hässliche Redensarten geführt. Vorsitzender, was waren das für hässliche Redensarten? Zeuge, grad aus dem Wirtshaus komme ich heraus. Heiterkeit. Werner bestritt, einem Mädchen für 2 Mark ein Christkindchen gekauft zu haben. Ebenso sei es unwahr, dass er dem Zeugen vorgemacht habe, wie er Äpfel stehle. Er gebe zu, dem Zeugen bisweilen etwas erzählt zu haben, um es zu renommieren. Lehrer Matthäus. Werner sei ein gut veranlagter Schüler und durchaus wahrheitsliebend gewesen. Fabrikarbeiter Grun bestätigte, dass Werner ein sehr ehrlicher Mensch sei. Werner gab schließlich nach längerem Zögern als möglich zu, dass er zu Hohmann gesagt habe, er wisse schon, was der Probst wolle. Kaufmann Ludwig Meyer. Er habe Werner wegen verschiedener Nachlässigkeiten eine Ohrfeige gegeben. Darauf sei Werner ihm entlaufen. Er könne aber über ihn nichts Nachteiliges sagen. Handlungslehrling Möbius. Er sei Werner einmal in Gesellschaft eines Mädchens begegnet, er wisse aber nicht, ob Werner mit dem Mädchen unanständige Dinge getrieben habe. Handlungslehrling Andres. Werner habe ihm erzählt, er habe das Schriftstück bei dem Probst unterschrieben, weil er infolge der heftigen Schläge ganz verwirrt gewesen sei. Er wisse nicht, was er unterschrieben habe. Werner habe ihm erzählt, der Domprobst hätte ein Sittlichkeitsattentat auf die Mädchen unternommen. Kreisassistenzarzt Dr. Fresenius. Eines Tages kam Schuhmachermeister Zimmermann zu mir mit seiner Tochter und sagte, seine Tochter sei vom Domprobst heftig geschlagen worden, weil das Mädchen ein ihr vorgelegtes Schriftstück nicht habe unterschreiben wollen. Er möchte gern seine Tochter aus dem Schulunterricht von dem Domprobst befreien. Er habe das Mädchen untersucht und dem Mann den Rat gegeben, entweder bei der Staatsanwaltschaft oder der Kreisschulkommission Anzeige zu erstatten. Dem von dem Kreisarzt ausgestellten Attest war zu entnehmen, dass dieser am 20. Januar 1905 die kleine Zimmermann untersucht hatte. Nach dem Befund muss das Mädchen einen sehr heftigen Schlag auf den Kopf erhalten haben, sodass sie über das Sofa hinüber mit dem Kopf an die Wand geprallt sei. Das Mädchen habe, obwohl die Misshandlung am 17. Januar stattgefunden, noch am 20. Januar sehr heftige Kopfschmerzen gehabt. Durch die Ohrfeigen seien dem Kinde die Ohrringe herausgefallen. Die Ohrmuscheln seien grün und blau unterlaufen und dick angeschwollen gewesen. Die Verletzungen entsprachen vollständig den Angaben über die Misshandlungen. Polizeikommissar Fischer, Worms. Er habe Nachforschungen über die Familien Werner und Zimmermann vorgenommen und nichts Nachteiliges erfahren. Auch über den Handlungslehrling Werner habe er nichts Nachteiliges erfahren. Oberstaatsanwalt. Ist es richtig, dass in jüngster Zeit mehrfach Gebetsversammlungen für Freisprechung des Dompropstes Malzi stattgefunden haben? Zeuge. Jawohl. Oberstaatsanwalt. Danach scheint man in der Wormser katholischen Gemeinde nicht an die Schuld des Dompropstes zu glauben. Zeuge, so ist es. Polizeisekretär Resch, Worms. Es sei ihm einmal berichtet worden, ein geistlicher Herr habe eines Tages auf der Straße in auffallender Weise ein Schulmädchen verfolgt. Die Beschreibung passte auf den Dompropst Malzi. Er könne nicht genau sagen, ob der Propst zugegeben, die Zimmermann geküsst zu haben. Vorsitzender. Ich glaube, der Angeklagte hat zugegeben, dass er die Zimmermann geküsst habe. Oberstaatsanwalt. Das hat der Angeklagte nicht zugegeben. Zugegeben hat er nur, dass er die Zimmermann gestreichelt und diese dabei den Kopf in den Nacken geworfen habe. Polizeisekretär Resch. Ich kann nicht genau sagen, ob der Angeklagte das Küssen der Zimmermann zugegeben hat. Jedenfalls hat die Zimmermann ihrer Freundin Metzger erzählt, der Propst habe sie aufs Sofa geworfen, geküsst und eine Handbewegung gemacht, deren Wiedergabe aus Schicklichkeitsgründen unterbleiben muss. Der Verfasser. Der Zeuge bekundete noch, er habe zu dem Metzger gesagt, du bist ja auch oftmals bei dem Dompropst gewesen. Hat er auch mit dir etwas vorgehabt? Die Metzger sei daraufhin feuerrot geworden und habe geschwiegen. Unter allgemeiner Spannung erschien daraufhin Katharina Zimmermann als Zeugin. Es war ein sehr hübsches, kleines Mädchen. Sie gab auf Befragen des Vorsitzenden an, sie sei am 28. Februar 1891 geboren und sei die Tochter des Schuhmachermeisters Zimmermann. Der Dompropst habe sie einmal gefragt, ob sie den Franz Werner kenne und ob sie mit ihm Verkehr habe. Vorsitzender. Kanntest du Franz Werner? Zeugin. Ja, ich wusste, dass er Franz Werner heißt. Vorsitzender. Hat der Propst gesagt, was für einen Verkehr du mit Franz Werner unterhalten haben sollst? Zeugin. Nein. Die Zeugin bekundete ferner, der Propst habe sie alsdann gefragt, ob ihr bekannt sei, dass Werner mit der Hedwig Schmidt verkehrt habe. Sie habe das auch verneint. Daraufhin habe der Propst gesagt, gestehe, dass du mit Werner verkehrt hast, Werner hat es bereits gestanden und unterschrieben. Wenn du nicht gestehst, du Heuchlerin, dann kommst du ins Gefängnis oder in eine Besserungsanstalt, in der du bis zu deinem 20. Lebensjahr bleiben musst. Sie habe geantwortet, was Werner gesagt hat, ist nicht wahr. Dabei habe sie geweint. Daraufhin habe der Propst sie aufgefordert, das Zimmer zu verlassen und die Hedwig Schmidt vernommen. Nach einiger Zeit habe er sie wieder hereingerufen und sie wiederum aufgefordert zu gestehen und den Zettel zu unterschreiben, den Werner schon unterschrieben habe. Sie habe nach längerem Weigern schließlich unterschrieben, zumal der Propst sagte, die Schmidt habe eingestanden und auch den Zettel unterschrieben. Als sie unterschrieben hatte, habe sie gesagt, ich habe unterschrieben, aber es ist gelogen. Daraufhin habe der Propst sie heftig auf den Kopf geschlagen. Alsdann habe der Propst die Schmidt hinausgeschickt, sie an sich gezogen und gefragt, habe ich dir wehgetan? Als sie dies verneinte, habe sie der Propst zweimal geküsst. Daraufhin habe er sie angefasst, sie aufs Sofa gelegt und gesagt, jetzt tust du mit mir, was du mit Werner getan hast. Große Bewegung. Sie habe geweint, den Propst abgewehrt und gesagt, das tue ich nicht. Alsdann habe er die Schmidt ins Zimmer gerufen, habe beide auf die Erde gelegt und gesagt, nun macht mit mir, was ihr mit Werner gemacht habt. Sie wehrten beide ab. Da sagte der Propst, mit Werner tun sie es, mit mir genieren sie sich. Daraufhin habe der Propst beide Mädchen unzüchtig berührt. Alsdann habe er beide aufgefordert zu unterschreiben, dass er nichts Unrechtes mit ihnen begangen habe. Vorsitzender. Ist das auch alles vollständig wahr? Zeugin. Jawohl. Vorsitzender. Du weißt doch, dass, wenn das nicht wahr ist, du den Probst unschuldig schwer belastest. Zeugin: Ja. Vorsitzender: Das, was du uns gesagt hast, kannst du vor Gott und deinem Gewissen verantworten? Zeugin: Ja. Vorsitzender: Empfandest du das, was der Probst mit dir vornehmen wollte, als eine Schweinerei? Zeugin: Jawohl. Die Zeugin musste darauf in eingehender Weise eine gewisse Situation schildern, deren Wiedergabe aus Schicklichkeitsgründen unterbleiben muss. Zwei Lehrer bekundeten übereinstimmend, Katharina Zimmermann sei ein sehr gutes, folgsames, wahrheitsliebendes und sittenreines Mädchen, das in jeder Beziehung glaubwürdig sei. Frau Zimmermann, die Mutter der kleinen Katharina, bekundete: Eines Tages kam Katharina nach Hause und sagte, ich gehe nicht mehr zum Probst. Ich sagte, du bist wohl unfolgsam zum Herrn Probst gewesen und hast Schläg bekommen. Nein, sagte Katharina, der Probst lässt mich nicht in Ruhe. Was soll das heißen, fragte ich. Der Probst küsst mich immer, versetzte das Kind. Ich ging mit dem Kind zum Probst und stellte ihn zur Rede. Der Probst sagte, ich gebe zu, dass ich das Kind geküsst habe, das Mädchen hat so schöne rote Wangen. Ich habe es geküsst, weil ich es als meine Schwester betrachtete. Ich erwiderte, unterlassen Sie das, Herr Probst, sonst muss ich Anzeige machen. Vorsitzender: Hat der Probst ausdrücklich zugegeben, dass er das Kind geküsst hat? Zeugin: Jawohl. Vorsitzender: Hat der Probst vielleicht gesagt, ich habe das Kind bloß gestreichelt? Zeugin: Nein, er sagte, ich habe das Kind geküsst. Auf weiteres Befragen äußerte die Zeugin, am 17. Januar des Jahres sagte Katharina, der Probst hat mich heute zu sich bestellt. Weshalb hat dich der Probst bestellt, fragte ich. Das weiß ich nicht, versetzte Katharina. Hedwig Schmidt ist auch zum Probst bestellt. Als die Katharina zurückkam, war sie ganz verändert. Sie weinte heftig und erzählte, sie und auch Hedwig Schmidt seien vom Probst durch Schläge und Drohungen gezwungen worden, ein Schriftstück zu unterschreiben, in dem sie erklärten, sie haben mit Franz Werner unanständigen Verkehr gehabt. Als sie Katharina unterschrieben hatte, habe sie gesagt, ich habe unterschrieben, aber getan habe ich es nicht. Es ist alles gelogen. Darauf habe sie der Probst so heftig auf den Kopf geschlagen, dass ihr die Ohrringe herausgefallen seien. Sie sei außerdem vom Probst so gestoßen worden, dass sie mit dem Kopf an die Wand geprallt sei. Das Kind klagte über heftige Kopfschmerzen. Die Ohrmuscheln waren rot und blau unterlaufen und dick angeschwollen. Der Probst habe sie nach erhaltenen Schlägen an sich gezogen, geküsst, sie unzüchtig berührt, aufs Sofa geworfen und entblößt. Er habe alsdann unanständige Dinge an ihr vornehmen wollen, mit dem Bemerken, jetzt machst du das mit mir, was du mit Werner gemacht hast. Sie habe den Probst abgewehrt und gesagt, nein, ich habe mit Werner nichts gemacht. Was sie mit mir machen wollen, ist Sünde. Wenn du es mit Werner machst, dann ist es Sünde. Wenn du es mit mir machst, ist es keine Sünde, habe der Probst gesagt. Bewegung. Ich begab mich sofort zum Probst und stellte ihn zur Rede. Da sagte der Probst, das Mädchen ist schlecht, sie hat mit einem Bub unsittlichen Verkehr gehabt, deshalb habe ich es gezüchtigt. Ich war sehr aufgebracht und sagte, das lasse ich mir nicht gefallen, ich lasse mein Kind nicht schlecht machen. Stellen Sie den Bub, mit dem meine Katharina etwas gemacht haben soll, gegenüber. Na, gehen Sie mit Ihrer Tochter nicht so hoch hinaus, das ist ein schlechtes Mädchen, sagte der Probst. Ich sagte, das lasse ich mir nicht gefallen, ich lasse mein Kind nicht schlecht machen, stellen Sie mir den Bub gegenüber. Das werde ich tun, sagte der Probst. Ich will den Bub noch heute sprechen, sagte ich. Der Probst bestellte den Bub. Als ich wieder zum Probst kam, waren Herr Rechtsanwalt Roth und der Kirchendiener Wiegand bei ihm. Der Probst war mit Franz Werner im Nebenzimmer und redete auf ihn ein. Vorsitzender: Konnten Sie hören, was der Probst zu dem Bub gesagt hat? Zeugin: Nein. Dann kam Franz Werner aus dem Zimmer. Er sagte auf mein Befragen, ich habe auch vom Herrn Probst Schläg gekriegt, weil ich das Schriftstück nicht unterschreiben wollte, ich habe aber nichts mit dem Mädchen gemacht. Vorsitzender: Hat der Probst außerdem den Versuch gemacht, ihre Tochter schlecht zu machen? Zeugin: Jawohl. Er sagte, sie habe sich im Kreise gedreht und sich in unanständiger Weise gebückt. Sie habe auch schlechte Lieder gesungen. Vorsitzender: Ist ihre Tochter ein schlechtes Mädchen, so dass man annehmen kann, es habe sich mit Jungen umhergetrieben? Zeugin: Nein, mein Kind ist ein sehr folgsames, durchaus sittenreines Mädchen. Vorsitzender: Haben Sie nach der ersten Kussaffäre zu dem Herrn Probst gesagt, er halte das Kind zum Lügen an? Zeugin: Jawohl. Ich sagte, sie haben dem Kind gesagt, es solle nicht sagen, dass sie es geküsst haben. Der Propst sagte, na, machen Sie sich nichts daraus. Es wird nicht mehr vorkommen. Ich werde dem Kind ein Kleidchen kaufen oder sonst ein Geschenk machen. Ich habe die Sache bereits dem Herrn Bischof angezeigt und werde wohl bald aus Worms herauskommen. Ich erwiderte, Herr Propst, Sie brauchen meinem Kind nichts zu schenken, behandeln Sie nur mein Kind wie jedes andere. Oberstaatsanwalt, wie haben Sie die Mitteilung, er hätte bereits alles dem Herrn Bischof angezeigt, aufgefasst? Zeugin, ich hatte den Eindruck, der Propst habe das alles erzählt, um mich von einer Anzeige abzuhalten. Oberstaatsanwalt, Sie hatten schließlich mit dem Herrn Propst Frieden geschlossen, und zwar in einer Weise, dass Sie beide vor Rührung geweint haben? Zeugin, das ist richtig. Vorsitzender, hat nun der Herr Propst ein Geschenk gemacht? Zeugin, ja, er hat am Weißen Sonntag ein Gebetbuch und ein Neues Testament und ein Kleidchen geschenkt. Katharina erzählte mir, der Propst habe sie gefragt, hast du noch mehr Verehrer? Oberstaatsanwalt, Sie halten die Auffassung, der Propst habe eine Prügelaffäre nur vorgenommen, um zu verhindern, dass Sie wegen der ersten Kussaffäre Anzeige erstatten? Zeugin, jawohl. Vorsitzender, ist darauf noch etwas zu erklären? Verteidiger, ich danke. Angeklagter Dompropst Malzi, ich versichere wiederholt, ich habe zu Frau Zimmermann nur gesagt, ich habe das Mädchen geliebkost, ich habe nicht zugegeben, dass ich es geküsst habe. Mag Frau Zimmermann ihr Gedächtnis einmal zusammennehmen? Frau Zimmermann, ich weiß ganz bestimmt, der Herr Propst hat zugegeben, er habe das Kind geküsst. Eine weitere Zeugin war die 15-jährige Schülerin Elise Zimmermann, Schwester der Katharina Zimmermann. Sie bestätigte im Wesentlichen die Bekundungen ihrer Mutter. Schuhmachermeister Zimmermann, meine Tochter Katharina erzählte mir, der Propst habe zu ihr gesagt, sie und Hedwig Schmidt haben sich mit Franz Werner einmal derartig gejagt, dass sie einen Wassereimer umgestoßen haben, alsdann haben sie Vaterchens und Mutterchens gespielt. Das Kind sagte, Papa hat mich schon hart geschlagen, aber niemals so furchtbar wie der Herr Propst. Als ich den Propst zur Rede stellte, sagte er, nehmen Sie Ihre Tochter nicht so in Schutz. Die treibt sich mit Jungen herum, dreht sich auf der Straße unanständig im Kreise und bückt sich unanständig. Die Sache kommt vors Gericht. Ihre Tochter kommt in eine Besserungsanstalt. Ich erwiderte, wenn die Sache vors Gericht kommt, dann soll auch alles herauskommen. Bisher habe ich geschwiegen, obwohl schon alle Schulkinder darüber sprachen, dass sie meine Tochter liebkosten, küssten und ihr allerlei Aufmerksamkeiten erwiesen. Dass die Kinder in meiner Wohnung etwas Unanständiges begangen haben, ist nach Lage der Dinge vollständig ausgeschlossen. Als ich mit meiner Frau zum Propst kam, um mit Franz Werner zu sprechen, waren Rechtsanwalt Roth und der Kirchendiener Wiegand in der Wohnung. Der Propst war mit Franz Werner im anderen Zimmer, schließlich kam er mit Werner aus dem Zimmer und sagte, Herr Rechtsanwalt Roth wird jetzt den Bub zu Protokoll vernehmen. Werner sagte aber, ich bleibe dabei. Ich bin zweimal bei Schmidt gewesen. Ich habe aber niemals mit einem Mädchen etwas Unrechtes gemacht. Vorsitzender, Ihre Tochter soll unanständige Lieder gesungen haben? Zeuge, davon ist mir nichts bekannt. Katharina Zimmermann bemerkte auf Befragen, ich habe ein unanständiges Lied von den Schülerinnen des Katholischen Instituts in Worms der englischen Fräulein gehört. Schuhmachermeister Zimmermann bekundete noch, der Propst habe seine Tochter auch beschuldigt, sie habe auf der Straße Lehrern nachgepfiffen, er wisse nicht, ob das wahr sei. Schülerin Elisabeth Metzger. Katharina Zimmermann habe ihr erzählt, der Propst habe sie gestreichelt. Erst einige Zeit später habe sie erzählt, der Propst habe sie geküsst. Die Katharina habe sich niemals unanständig benommen, sie habe sich auch niemals mit Buben umhergetrieben. Katharina Zimmermann. Ich habe der Metzger sofort gesagt, dass mich der Propst geküsst hat. Die Metzger bekundete im Weiteren, Katharina Zimmermann habe ihr erzählt, dass sie beim Propst ein Schriftstück habe unterschreiben müssen, dass er sie alsdann geschlagen habe und unanständige Sachen mit ihr machen wollte. Sie, Z., sei auch dieses Vorkommnisses wegen zum Propst bestellt worden. Vorsitzender, bist du zum Herrn Propst gegangen? Zeugin, nein. Vorsitzender, weshalb gingst du nicht hin? Zeugin, ich glaubte, die Sache wird vom Gericht erledigt werden. Schülerin Elise Schellenschläger. Katharina Zimmermann, Hedwig Schmidt und Franz Werner sollen sich in der Kirche derartig unanständig benommen haben, dass sie aus der Kirche verwiesen wurden. Katharina Zimmermann habe ihr die Vorgänge in dem Pfarrhause erzählt und ihr gesagt, Der Propst habe schließlich beide Mädchen aufgefordert, ihn um Verzeihung zu bitten und ihm zur Bekräftigung einen Kuss zu geben. Da habe Katharina geantwortet: Wenn Hedwig Schmidt das tut, dann tue ich es auch. Hedwig Schmidt habe darauf den Propst um Verzeihung gebeten und ihm einen Kuss gegeben. Daraufhin habe sie das auch getan. Schülerin Elise Bauer. Katharina habe einige Tage in der Schule gefehlt. Sie habe sie deshalb nach der Ursache gefragt. Daraufhin habe Katharina den Vorgang bei dem Propst erzählt. Sie sei zu dem Propst vorgeladen worden. Die Katharina habe sie gebeten, sie solle nicht sagen, dass sie einmal auf der Straße einem Lehrer nachgepfiffen habe und dass sie eine Lügnerin sei. Katharina Zimmermann. Von Lügnerin habe ich nichts gesagt. Ich habe die Bauern nur gebeten, sie solle nicht sagen, dass ich gepfiffen habe. Vorsitzender. Hast du denn einmal gepfiffen? Zeugin. Ja. Vorsitzender. In welcher Weise? Katharina Zimmermann. Ich habe einmal hinter einem Lehrer gepfiffen. Oberstaatsanwalt. Elise Bauer, weshalb soll Katharina Zimmermann eine Lügnerin sein? Die Zeugin schwieg. Oberstaatsanwalt. Die Lehrer und die Eltern haben unter ihrem Eide erklärt, Katharina Zimmermann sei ein durchaus anständiges Mädchen. Wie kommst du also darauf zu sagen, Katharina sei eine Lügnerin? Zeugin. Sie hat nicht immer die Wahrheit gesagt. Oberstaatsanwalt. Bei welcher Gelegenheit hat sie gelogen? Zeugin. Sie hat einmal in der Schule gesungen. Der Lehrer sagte, weshalb hast du gesungen? Da sagte Katharina, ich habe nicht gesungen. Oberstaatsanwalt. Eine solche Notlüge ist auch schon von anderen Leuten begangen worden. Deshalb ist Katharina Zimmermann noch nicht eine Lügnerin zu nennen. Schülerin Katharina Hofmeister schloss sich im Wesentlichen den Bekundungen der Vorzeugin an. Kaplan Krein. Er wohnte in Worms im Pfarrhause. Am 17. Januar habe er gerade Unterricht erteilt, da habe er aus dem Studierzimmer des Propstes heftiges Schreien und Schläge gehört. Er wusste, dass gegen einen Knaben und zwei Mädchen eine Untersuchung wegen Vornahme unanständiger Handlungen schwebe. Der Propst habe ihm erzählt, es seien sehr unerquickliche Dinge. Er habe angenommen, dass der von ihm wahrgenommene Vorgang eine Folge dieser Untersuchung sei. Er habe deshalb sofort die Fenster geschlossen, denn es wäre ihm peinlich gewesen, wenn die von ihm unterrichteten Knaben von dem Vorgang etwas wahrgenommen hätten. Oberstaatsanwalt. Kommen denn derartige Dinge öfters in dem Studierzimmer des Herrn Propstes vor? Zeuge. Ich weiß es nicht, ich bin erst seit Dezember 1904 in Worms. Schülerin Elise Schmidt. Katharina Zimmermann habe im Kreise verschiedener Schülerinnen den Vorgang beim Propst erzählt. Sie habe gesagt, was weiter passiert ist, sage ich aber nicht. Schülerin Magdalene Gerst. Der Propst habe oftmals Katharina Zimmermann aus der Schule gerufen. Er habe sie stets seinen Liebling genannt und gestreichelt. Katharina und auch andere Mädchen haben bisweilen unanständige Lieder gesungen. Eines habe geheißen, Mensch, gedenke. Eines Tages habe die Schülerin Rupp sie aufgefordert, zum Herrn Propst mitzukommen. Vorsitzender, was wolltest du bei Herrn Propst? Zeugin, ich sollte sagen, dass Katharina Zimmermann mit Buben verkehrt und sich auf der Straße unanständig bückt, wenn Buben in der Nähe sind. Vorsitzender, wusstest du etwas davon? Zeugin weinend, nein. Vorsitzender, da konntest du doch nichts sagen. Zeugin, ich glaubte, wenn's der Herr Propst sagt, ist es wahr. Oberstaatsanwalt, du wolltest also etwas gegen deine Mitschülerin sagen, wovon du gar nichts wusstest? Zeugin weinend, ja. Vorsitzender, hast du denn einmal gesehen, dass Katharina Zimmermann sich mit Buben umhergetrieben hat? Zeugin, nein, ich habe nur gesehen, dass Buben der Katharina nachgelaufen sind. Vorsitzender, hat sich Katharina dabei unanständig benommen? Zeugin, nein, sie hat sich aber manchmal umgedreht. Vorsitzender, ist sie aber sonst schnell gelaufen? Zeugin, jawohl. Vorsitzender, es hatte also den Anschein, dass die Katharina bemüht war, so schnell als möglich von den Buben fortzukommen? Zeugin, jawohl. Eine fernere Zeugin war die 16-jährige Anna Schmidt, Schwester der Hedwig Schmidt. Meine Schwester hat mir den Vorgang beim Propst erzählt. Der Propst hat die Mädchen Heuchlerinnen und Säue genannt. Ich sagte, ich bedauere den Herrn Propst, denn wenn die Sache an die Öffentlichkeit kommt, dann kann es ihm schlimm ergehen. Da sagte meine Schwester, wenn du alles wüsstest, dann würdest du den Propst nicht bedauern. Ein Beisitzer. Hat Ihre Schwester früher den Herrn Dompropst verehrt? Zeugin. Jawohl, sogar sehr. Beisitzer. Sie hat stets in ehrerbietiger Weise vom Herrn Probst gesprochen? Zeugin: Ja. Vorsitzender: Sie hatte also vor dem Vorgange keinerlei Hass auf den Herrn Probst? Zeugin: Durchaus nicht. Vorsitzender: Ihre Schwester soll von sehr verschlossenem Charakter sein? Zeugin: Nein. Vorsitzender: Ist Ihre Schwester lügenhaft? Zeugin: Nein. Polizeisekretär Kranz, Worms: Eines Nachmittags, als er sich auf einem Spaziergange befand, habe er wahrgenommen, dass ein älterer Herr ein Schulmädchen in sehr auffallender Weise verfolge. Er habe den Vorgang genau beobachtet und dabei wahrgenommen, dass der Mann der Dompropst Malzi war. Der Mann sei auch schließlich ins katholische Pfarrhaus eingetreten. Vorsitzender: Können Sie sich in der Persönlichkeit nicht irren? Zeuge: Nein, ich bin meiner Sache ganz sicher. Vorsitzender: Kannten Sie den Herrn Dompropst schon von früher? Zeuge: Nein, ich habe aber die Persönlichkeit ganz genau ins Auge gefasst und kenne den Herrn Dompropst mit vollster Bestimmtheit wieder. Ein weiterer Zeuge war Hauptlehrer Sander. Oberstaatsanwalt: Ist es richtig, Herr Hauptlehrer, dass die Handarbeitslehrerin Zimmer Kinder, von denen sie wusste, dass sie zu dieser Verhandlung als Zeugen geladen seien, zu beeinflussen gesucht hat? Zeuge: Davon ist mir nichts bekannt, ich habe aber wahrgenommen, dass Fräulein Zimmer gegen Katharina Zimmermann und Hedwig Schmidt zumindest sehr voreingenommen war. Sie hat unter anderem den Kindern gesagt, ihr tut am besten, wenn ihr Katharina Zimmermann ins Gesicht schlagt. Bewegung: Knaben und Mädchen haben vor den beiden Mädchen ausgespuckt und sie geschlagen. Wenn Hedwig Schmidt sich sehen ließ, da umringten sie die Knaben mit den Worten: Da ist sie ja. Sie spuckten dem Mädchen ins Gesicht und schlugen es. Ich habe die Sache dem Schulinspektor mitgeteilt. Dieser hat die Kinder ermahnt, verträglich zu sein. Ich habe Fräulein Zimmer zur Rede gestellt und ihr mit einer Anzeige gedroht. Fräulein Zimmer antwortete darauf: Die Mädchen haben sich in der Kirche ungehörig betragen. Vorsitzender: Was sollen denn die Mädchen in der Kirche begangen haben? Zeuge: Sie sollen während des Gottesdienstes geplaudert haben. Ich habe zu Fräulein Zimmer gesagt, wenn die Mädchen sich in der Kirche ungehörig benommen haben, dann muss das in der Schule, nicht aber beim Handarbeitsunterricht, gerügt werden. Fräulein Zimmer antwortete: Die Mädchen sind frech und unaufmerksam, ich werde tun, was ich für recht halte. Da ich die Voreingenommenheit des Fräuleins Zimmer gegen die beiden Mädchen nicht länger dulden konnte, habe ich bei der Schulbehörde Anzeige erstattet. Oberstaatsanwalt: Die Voreingenommenheit des Fräuleins Zimmer gegen die beiden Mädchen datiert erst seit dem Vorgang beim Dompropst? Zeuge: Jawohl. Oberstaatsanwalt: Die Misshandlungen der beiden Mädchen seitens der anderen Kinder sind doch wohl auch eine Folge des Vorganges beim Dompropst? Zeuge: Das scheint wenigstens so, denn vorher wurden die Mädchen in keiner Weise behelligt. Oberstaatsanwalt: Wenn der Verdacht besteht, dass ein Schüler oder eine Schülerin habe eine Ungehörigkeit begangen, ist es dann üblich, dass diese im Studierzimmer des Lehrers zum Austrag zu bringen? Zeuge: Keineswegs, das gehört in die Schule. Oberstaatsanwalt: Halten Sie es vom pädagogischen Standpunkte für gerechtfertigt, dass, wenn ein Schüler oder eine Schülerin eine Unsittlichkeit begangen hat, diese den Kindern in allen Einzelheiten vorgehalten wird? Zeuge: Das kommt ganz darauf an. Ich habe vor einiger Zeit aus einem vorgefundenen Brief entnommen, dass ein Schüler Unanständigkeiten begangen hat. Da war ich, um die Wahrheit zu ermitteln, auch genötigt, aufs Einzelne einzugehen. Verteidiger: Sind nicht in Worms häufig Unsittlichkeiten zwischen Schülern und Schülerinnen vorgekommen? Zeuge: In den letzten 2 Jahren, seitdem ich in Worms bin, ist so etwas nicht vorgekommen. Ende von Abschnitt 48. Aufgenommen von Welfenelfe.